Kapitel 5. Sind wir noch Freunde? Am nächsten Tag hat Michael Schule. Da kommt er etwas früher nach Hause. Auch für Thomas ist heute Berufsschultag. Nach der Schule geht Michael zu ihm. Thomas macht die Tür auf. Hallo, sagt er. Er steht in T-Shirt und Unterhose vor ihm. Ich bin gerade erst aufgestanden, erklärt er seinem Freund. Bist du krank? Fragt Michael. Krank? Ich? Nee, wieso? Du warst nicht in der Schule. Da gehe ich seit 2 Monaten nicht mehr hin. Wusstest du das nicht? Nein. Und deine Lehre? Keine Lust mehr. Mann, immer um 6 aufstehen und dann der Chef, antwortet Thomas. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Du bist ja nie da. Immer nur bei deinen Freunden von der Band. Probe hier, Probe da. Aber ich meine... Ist doch wahr. Immer denkst du nur an diese Typen da und an eure Musik. Aber ist ja auch egal. Ich habe jetzt sowieso andere Freunde. Fred und die anderen. Ja, und? Fragt Thomas. Die sind kriminell, mit denen... Jetzt redest du wieder wie meine Alten. Fred ist kein Krimineller, sag ich dir. Der weiß zu leben. Der hat immer Geld. Geld. Es gibt Wichtigeres. Ja, ja. Musik und Liebe, bla bla. Für mich nicht. Verstehst du? Ich will einfach Geld haben und nicht wie mein Alter den Kühlschrank auf Raten kaufen müssen. Kapierst du das? Ja, schon. Aber wo kommt das Geld her? Das Geld für dein Motorrad. Wo hast du das her? Das ist mein Bier. Das geht dich nichts an. Aber wir sind doch Freunde. Du bist immer mein bester Freund gewesen. Gewesen, Michael, sagt Thomas. Wie meinst du das? Der beste Freund ist einer, mit dem man in der Freizeit zusammen ist. Mit dem man sprechen kann, mit dem man... Ach, komm, was vorbei ist, ist vorbei. Aber das ist doch nur im Moment so, protestiert Michael. Ach was, du und ich, wir machen doch nichts mehr zusammen. Du hast deine Band und ich hab meine. Aber ihr macht keine Musik, sondern... Sag doch einfach, wir verstehen es zu leben. Jetzt und hier. So viel Geld wie jetzt habe ich noch nie gehabt. Meine Alten arbeiten von morgens bis abends in der Fabrik. Und was haben sie davon? Ich habe jetzt ein tolles Motorrad und keine Probleme mehr. Er holt ein Bündel Banknoten aus einer Tasche. Hier, siehst du? Das löst alle Probleme. Und ich habe noch mehr davon, sagt Thomas. Bis sie dich ins Gefängnis stecken. Fred hat noch nie gesessen und auch keiner von seinen Freunden. Man muss es nur richtig machen. In diesem Moment klingelt Thomas' Handy. Ach, du bist's, Fred. Gut, natürlich. Um 6, klar. Zu Michael sagt er: Entschuldige, aber ich habe zu tun. Und schon steht Michael vor der Tür. Er ist nicht böse. Er kann Thomas auch ein bisschen verstehen. Aber er ist traurig und macht sich Sorgen. Was soll ich nur tun? Fragt er sich. Er möchte Thomas helfen. Dann muss er los. 4:50 steht er mit Julia vor der Kellertür in Schöneberg. Da klingelt Julias Handy. Es ist Matthias. Hey Julia, ich bin's. Du, tut mir leid. Patrick geht's nicht gut und er ist allein zu Hause. Ich bleib bei ihm. Sag's bitte auch Michael. Ich ruf dich dann später an. Keine Probe heute, sagt Julia zu Michael und erklärt ihm die Situation. Das tut mir leid, sagt Michael. Wirklich? Fragt Julia. Ja, dir nicht. Ja schon, aber so haben wir ein paar Stunden für uns. Ein paar? Michael wird rot. Ja, schön. Gehen wir zu mir nach Hause. Meine Eltern kommen heute Abend erst spät wieder. Wenig später sitzen sie bei Julia in der Küche und trinken Tee. Michael erzählt von Thomas. Weißt du, ich mache mir Sorgen. Früher oder später bekommt er Probleme mit der Polizei. Ich verstehe dich, sagt Julia. Aber ich glaube, du kannst im Moment nichts mehr für ihn tun. Leider dauern Freundschaften nicht ewig, so wie die Liebe. Spricht sie da über sich selbst? Fragt Michael. Vorsichtig fragt er sie. Ist dir das schon mal passiert? Es passiert mir gerade, antwortet Julia. Mit Matthias? Mit Matthias. Er ist noch in mich verliebt, aber ich liebe ihn nicht mehr. Ich mag ihn gerne, wie einen Bruder oder einen sehr guten Freund. Aber Liebe ist das nicht mehr. Ist er zu eifersüchtig? Möchte Michael wissen. Nein, nein, das ist es nicht. Es ist, wir sind so anders, verstehst du? Nur die Musik hält uns noch zusammen. Und dann gibt es da noch ein Problem. Was denn? Ich glaube, ich habe mich in einen anderen verliebt. Michaels Herz schlägt laut. In wen denn? Weißt du das nicht? Fragt sie ihn. Ihr Mund kommt immer näher. Michael küsst sie. Es wird ein sehr langer Kuss. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet, sagt Michael dann. Ich auch.